Mein Lieschen. Mein Lieschen trägt keine Hosen, schon seit dem 1. April, weil sie von der grenzenlosen Hitze nicht leiden will. Das gibt mir manches zu denken, so dachte ich auch schon daran, ihr ein paar Hosen zu schenken aus duftigstem Tarlatan. Wie leicht kann sie sich beim Hopfen erkälten, is ich's gedacht, und bleibt ihr auch nichts als ein Schnupfen. Man nimmt sich doch lieber in Acht.